Mein Wrack voll mit euch, tausend Kehlen, tausend Fehlgriffe, Masse statt Klasse und keiner merkt, wie schief ihr kippt. Euer Lachen klebt am Deck, wie Dreck an weißen Schuhen, Ballermann aus der Dose und alle tun, als wär das Wurm. Ihr nennt das Urlaub, ich nenn es Lärm auf Beinen. Glas in der Hand, doch kein Funken im Gesicht. Und wenn ihr tobt, geht unser Ruf gleich mit. Zu laut, zu leer, zu stolz auf eure Mist. Strand für Doofe, Strand für die Deppen. Strand für Doofe, völlig ohne Verstand. Ohne Verstand. Strand für Doofe, Strand für die Deppen. Strand für Doofe, am besten tief im Sand. Komas auf nem Pool und die Kuh schaut nur noch weg. Jeder zweite singt daneben, jeder dritte fällt ins Eck. Diese Anina-Tunen für Bescheuerte macht den Tag noch stumpfer. Ihr wollt Ekstase, doch ihr seid schon längst nur dumpfer. Ihr trommelt auf den Tischen, als wär das schon Kultur. Doch alles, was ihr hinterlasst, ist Schaum und schlechte Spur. Zu voll, zu breit, zu platt für jede Nacht. Und unser schönes Meer wird von euch nur ausgelacht. Strand für Taufe, Strand für die Deppen. Strand für Taufe, völlig ohne euch da. Klein, macht euch still, ein eigener Strand, wo euch keiner sehen will. Mit Stacheldraht drumrum und einem Schild aus Stein. Hier baden nur die